haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Billy the Kid. Erster Teil. Meine Klientin lud mich in ein Kellertheater ein. Ich machte mich auf einen langen Abend gefasst und trank einen Liter Kaffee, um während der Aufführung nicht einzuschlafen. Doch es kam alles ganz anders. Wir stecken mitten in den Proben. Das höre ich. Wo aber sind die Schauspieler? Die haben heute Abend frei. Ich bin die Produzentin. Und was produzieren Sie? Winnetou oder Old Shatterhand? Wo denken Sie hin? Das Musical heißt Billy the Kid. Und die Musik besteht aus Schüssen und wiehernden Pferden. Nein, die Musik, die muss noch komponiert werden, genauso wie die Songtexte. Naja, wir sind etwas in Verzug. Deshalb haben wir mit den Proben begonnen, bevor das Musical fertig ist. Sie proben ohne Text und Musik. Naja, die Darsteller, die müssen in die Atmosphäre des Wilden Westens eintauchen. Sie müssen den Staub an den Stiefeln fühlen. Und sie müssen lernen, sich auf der Bühne zu akzeptieren. Und dazu dienen Trockenübungen? Allerdings. Und welchen Part möchten Sie mir zuweisen? Ja, nun, für Billy the Kid sind Sie ein wenig in die Jahre gekommen. Danke. Aber als Philip Maloney kann ich Sie gut gebrauchen. Mein Hauptdarsteller ist spurlos verschwunden. Billy the Kid ist untergetaucht. Genau. Seit einer Woche fehlt von ihm jede Spur. Und weshalb besetzen Sie nicht einfach um? Weil der Typ umwerfend aussieht. Meine Tochter ist 14 und hat sich sofort in ihn verliebt. Beat Egloff hat das Zeug zu einem Star, das spür ich. Und ich soll den künftigen Star aufspüren? Genau. Und wenn ich dazu um die halbe Welt reisen muss? Ich kann Ihnen 2000 Franken offerieren oder 1000 Freikarten für unser Musical. Ich nahm das Bargeld und erhielt eine Menge Informationen über Beat Egloff, der offenbar nicht nur begabt, sondern auch ausgesprochen unbeliebt war. Am nächsten Morgen unterhielt ich mich im Theater mit zwei von Egloffs Schauspielkollegen. Es ist langsam an der Zeit, dass sich ein Profi um den Verbleib von Egloff kümmert. Rede nicht so geschwollen daher. Wenn Egloff nicht mehr auftaucht, wärst du der Erste, der in Jubel ausbricht. Ja, weil ich der viel bessere Billy the Kid wäre. Dann müsste man das Musical umtaufen in Billy the Grandpa. Ich hingegen bin genau im richtigen Alter. Mir würde man die Rolle abnehmen. Billy the Girl, dass ich nicht lache. Ich fasse zusammen. Beat Egloff ist ein Ekel. Und Sie beide möchten am liebsten alle Rollen selber spielen. Wo aber steckt Egloff? Dieser junge Spund. Vermutlich vergnügt er sich mit einem Schulmädchen. Die kleinen Mädchen stehen auf solche langhaarigen Softies. Egloff ist kein Kostverächter. Man hat ihn auch schon mit gut verdienenden Männern um die 50 gesehen. Kontakten nennt er das. Für die Karriere geht der durch alle Betten. Wir wollen dem Herrn Detektiv doch nicht gleich alle Klischees, die unseren Beruf so unerträglich machen, auf den Hals binden, oder? Egloff ist ein arrogantes Arschloch. Dazu stehe ich. Und er ist total unbegabt. Dazu stehe ich. Und er ist spurlos verschwunden. Wahrscheinlich aus Angst, weil er eingesehen hat, dass er zu schlecht ist für das Stück. Wer schreibt eigentlich die Musik für das Wildweststück? Franz Herber. Ein begabter Mann, leider ein wenig langsam. Er gab mir die Adresse des Dichters und Komponisten, der am liebsten in einem Kaffeehaus dichtete. Da es in dieser Stadt kaum Kaffeehäuser gab, traf ich ihn in einer Cafeteria. Er hielt einen Bleistift in der Hand und starrte auf die wohlgeformten Beine der Bedienung. Ich lasse mich durch die Düfte des Kaffees inspirieren. Ich bin ein Nasenmensch. Ich atme sozusagen Kunst. Und wann ist das Musical fertig? Normalerweise stellen nur Journalisten solch impertinente Fragen. Komponieren Sie durch die Nase oder taugt diese Methode nur für Dichterzeilen? Zuerst schreibe ich die Songtexte und danach komponiere ich die Musik. Und wie viele Songs haben Sie schon geschrieben? Ich liefere Qualität, keine Quantität. Eine Zeile pro Tag, mehr kann gar nicht gut sein. Heute ist mir erst ein Wort eingefallen. Staudamm. Ich glaube nicht, dass dieses Wort schon einmal in einem Musical Verwendung fand. Und was hat das mit Billy the Kid zu tun? Ich benutze die realen Figuren aus der Zeit des Wilden Westens für eine Allegorie auf die Jetztzeit. Billy the Kid ist unter uns. Aber Beat Egloff ist spurlos verschwunden. Na und? Meine Texte und meine Musik werden so epochal sein, dass man die Hauptrolle auch mit einem Känguru besetzen und trotzdem Ovationen ernten könnte. Ich bezahlte und ließ den Dichter weiter auf schöne Beine starren. In meinem Büro blieb ich die Hauptattraktion. Deshalb legte ich mich ein wenig unter den Schreibtisch und döste. Ein Anruf weckte mich. Meine Klientin klang aufgeregt. Wenig später wusste ich, warum. Vor einer Stunde habe ich ihn gefunden. Billy the Kid sieht älter aus, als ich dachte. Das ist nicht Egloff. Das ist unser Beleuchter. Und weshalb liegt er tot hinter der Bühne? Tja, ist entweder heruntergefallen oder es hat ihn jemand erschlagen. Ich habe gelesen, dass ehrgeizige Produzentinnen alles tun, um erfolgreich zu sein. Ich habe nichts mit dem Tod dieses Mannes zu tun. Ach Gott, was soll ich tun? Zuerst verschwindet Egloff und jetzt ist der Beleuchter tot. Er hat praktisch gratis für mich gearbeitet. Der Mann war ein Wrack, er fand keine Anstellung mehr. Sie sollten die Polizei verständigen. Die mögen Leichen kurz vor Feierabend. In einer Stunde beginnt die Probe. Könnten Sie vielleicht die Lichtschalter betätigen? Es ist ganz einfach, ich kann Ihnen den Ablauf aufzeichnen. Ist das Musical etwa fertig geworden? Nein, aber wir proben heute eine wilde Schießerei. Sie müssen mit dem Licht von einem Darsteller zum anderen wechseln. In immer kürzeren Abständen. Und wenn ich mich weigere? Ja, dann muss ich es tun. Ich rufe dafür bei der Polizei an. Die mögen meine Stimme. Sehr gut. Könnten Sie die Leiche ein wenig verschieben? Wir könnten ihn auf einen Stuhl setzen. Das sieht würdevoller aus, finden Sie nicht? Ich erklärte ihr, dass die Polizei mit würdevollen Leichen nichts anzufangen wusste. Sie bediente einige Lichtregler, als ich im Präsidium anrief. Plötzlich war es stockdunkel und wenig später hörte ich einen Schrei. Als das Licht wieder anging, lag Frau Brun auf der Leiche. Sie zitterte, als ich ihr auf die Beine half. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Billy the Kid, erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Billy the Kid. Zweiter Teil. Was bisher geschah. Frau Brun ist die Produzentin eines Musicals, das im Wilden Westen spielt. Der junge Hauptdarsteller ist spurlos verschwunden und Maloney soll den Mimen aufstöbern. Bei seinen Ermittlungen stellt Maloney fest, dass niemand den jungen Schönling mochte und dass das Musical nicht einmal ansatzweise geschrieben war. Der Dichter und Komponist lässt sich Zeit und die Darsteller proben vor einer Wildwestgeräuschkulisse Schießereien und andere uralte Bräuche. Da wird hinter der Bühne die Leiche des Beleuchters gefunden. Die Probe musste unterbrochen werden, als die Polizei erschien. Die Leiche des Beleuchters wurde abtransportiert und der Polizist stellte der Produzentin eine Frage, die er ihr schon immer stellen wollte. Dieses Musical mit den Katzen, wie hieß es gleich? Phantom of the Katzenklo oder so ähnlich. Entzückend. Das mit dem Raumschiff war auch nicht schlecht. Und die Franzosen, die Miserablen, das war auch toll. Welches Musical gefällt Ihnen denn am besten? Natürlich Billy the Kid. Kenn ich nicht. Ist das von Broadway? Billy the Kid ist ein Schweizer Erfolgsmusical. Das erst noch geschrieben werden muss. Dieses Musical wird um die Welt gehen. Das ist aber schön. Meine Frau liebt Musicals. Sie war zusammen mit einer Freundin in London und dieses Jahr fliegt sie nach New York. Da will sie Saigon, Chicago und Titanic sehen. Alles Musicals, Maloney. Aber das kümmert sie nicht. An ihrer Bürotür hängt ein Schild. Kultur muss draußen bleiben. An meiner Bürotür hängt auch ein Schild, auf dem steht, bitte beantworten. Beamte an die Leine nehmen. Ich hoffe, der Tod unseres Beleuchters entpuppt sich als ein Unfall. Damit wäre uns allen gedient. Wir werden die Leiche obduzieren lassen und wir werden unsere Computer mit allen Details füttern. Wahrscheinlich mit den Titeln aller Musicals und deren Hauptdarstellern. Bildung kann nie schaden, Maloney. Mit ein wenig mehr Bildung könnten Sie sich eine neue Existenz aufbauen. So aber werden Sie auch noch in 10 Jahren von billigen Aufträgen leben. Mein Auftrag ist nicht billig. Wenn Sie unbedingt Geld verlieren möchten, dann könnten Sie sich an eine der großen Detekteien in der Stadt wenden. Die sind zwar auch nicht besser als die Polizei, dafür verfügen Sie über jüngere Kräfte und zudem erhalten Sie dort auch einen schönen Bericht. In dem Bericht steht zwar nichts drin, aber er ist wenigstens auf schönes Papier getippt worden. Das kann Ihnen Philipp Maloney alles nicht bieten. Ich zog mich auf die Toilette zurück und wartete. Als ich nach einer Stunde kein Gepolter mehr hörte, wagte ich mich wieder in den Theaterraum. Die Western-Geräuschkulisse erklang und die beiden Nebendarsteller beklagten den Verlust des Beleuchters. Der Beleuchter war eine Niete. Es ist ihm nie gelungen, mich ins richtige Licht zu rücken. Sonst hätte ich schon längst Karriere gemacht. Das stimmt. Das Licht war immer miserabel. Es hat mich älter aussehen lassen. Ich wasche mein Gesicht seit Jahren täglich mit Geißenmilch. Aber dieses schlechte Licht machte alles zunichte. Im richtigen Licht sehe ich wie 40 aus. Ich verstehe einfach nicht, weshalb man mir nicht endlich die Rolle des Billy the Kid gibt. Mein Busen ist klein und meine Hüfte schmal. Niemand wird merken, dass ich eine Frau bin. Sie hätten also beide gute Gründe gehabt, den Leuchter umzubringen. Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Wenn ich jemanden umbringen könnte, dann einen meiner Schauspielerkollegen oder einen Kritiker, aber doch nicht einen Beleuchter. Genau. Der Beleuchter war zwar schlecht, aber er war immer noch besser als gewisse Schauspieler, mit denen ich zusammenarbeiten sollte. Ja, aber sie ist bloß neidisch, weil ich hervorragend tanzen und steppen kann. Früher nannte man mich den Fred Astaire von Bodmigen. So nennt man dich noch immer, weil du heute so beweglich bist wie Fred Astaire in seinem Grab. Rot sah mich fassungslos an, drehte sich 2-mal um die eigene Achse und sank zu Boden. Ich verzichtete darauf, ihn wieder zu beleben. Als ich die Bühne verließ, hörte ich ihn nach seiner Mutter rufen. In einem kleinen Büro traf ich auf Herber, den Musical-Komponisten. Darf ich vorstellen, Philip Maloney, er wird dafür bezahlt, nach dir zu suchen. Tatsächlich? Ich bin euch nur einen billigen Schnüffler wert? Sie sind Beat Egloff, das Wunderkind. Das klingt nicht schlecht. Ich bin tatsächlich ungewöhnlich begabt. Stimmt doch, oder? Schauspieler sind wie Kinder, man muss sie ständig loben. Ja, Beat, du bist der Größte, Schönste, Beste. Ich bin ein Genie. Ja, du bist ein Genie. Ich aber auch. Schreibt mir die Rolle auf den Leib. Ich weiß. Täglich eine Zeile. Wo haben Sie gesteckt, Egloff? Ich arbeite wie Robert De Niro. Ich will meine Rolle spüren, mich ganz und gar in sie hineinversetzen. Er war eine Woche in Texas. Und hat sich zu Billy the Kid ins Grab gelegt. Er hat sich Cowboy-Stiefel anfertigen lassen. Maßanfertigung. Und weshalb tragen Sie die schönen Stiefel nicht? Ich habe Blasen an den Füßen, kann deshalb auch nicht proben. Ich muss mich schonen. Hauptsache, du bist wieder da. Das ist inspirierend. Ich spüre, dass ich heute mehr als eine Zeile schreiben werde. Es ist schon spät. Sie sollten die eine Zeile längst aufs Papier gespuckt haben. Ich hatte heute einen Migräneanfall. Wussten Sie, dass geniale Menschen zu Migräne neigen? Tatsächlich? Ich neige ab sofort auch zur Migräne. Ich glaube, ich spüre schon was. Wahrscheinlich haben Sie Blasen am Gehirn. Er ist ein Zyniker. Das ist faszinierend, aber der Kreativität nicht förderlich. Bitte verlassen Sie jetzt diesen Raum. Weshalb trauert hier am Theater niemand um den Beleuchter? The show must go on. So ist es. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Könnten wir diese Zeile in das Musical einbauen? Wozu eigentlich ein Musical? Das ist doch total out. Schreib ein Sprechstück und ich spiele alle an die Wand. Billy the Kid als Drama und Komödie, als Tragikkomödie. Ich werde das Publikum zum Weinen bringen. Ich bin schon bald soweit. Sie gehen jetzt. Und du hältst dich an die Vorgaben. Ich schreibe ein Musical und damit basta. Schreib einfach und lass die Musik weg. Das wird genial. Ein Drama in Versen. Seit dem ollen Goethe hat es das nicht mehr gegeben. Am nächsten Morgen traf ich auf dem Polizeipräsidium einen müden Beamten und meine Klientin, die sich hoch erfreut über meinen Besuch zeigten. Ihr Auftrag hat sich erledigt. Sie haben ja kaum etwas getan, um unseren Hauptdarsteller wiederzufinden. Ich erwarte deshalb, dass Sie mir das Geld zurückgeben. Sonst gehe ich zum Kassensturz, zum Beobachter und zum Tierschutzverein. Privatdetektive gehören nicht zu den geschützten Tierarten. Sie dürfen also ruhig wieder zurück in den Dschungel Ihres Büros, Maloney. In Ihrem Theater wurde ein Mann ermordet und Sie tun so, als sei alles in bester Ordnung. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Unsere Ermittlungen haben ergeben, dass der Mann vermutlich unglücklich auf einen Schraubenschlüssel fiel und an den Folgen des Aufpralls starb. Ein Unfall kommt uns allen sehr gelegen. Wenn wir uns darauf einigen könnten, würde ich darauf verzichten, das Honorar zurückzufordern. Wir können noch nicht mit Sicherheit ausschließen, dass der Schraubenschlüssel mittels einer Hand an den Kopf des nachmalig Getöteten geführt wurde. Und wenn es so war, finden wir den Täter unter den Mitarbeitern des Musicals. Das wäre ganz schlecht. Ausgerechnet jetzt, da wir so gut vorankommen. Franz Herber hat letzte Nacht 3 Zeilen geschrieben. Langsam bekommt das Stück eine Kontur. Weshalb schreibt nicht endlich jemand ein Musical über die Polizei? Das könnte ein toller Erfolg werden. Bei der Polizei findet man alles, was ein Musical erfolgreich macht. Schöne Menschen, tolle Geschichten. Und ein Kollege von mir spielt Akkordeon. Frau Brun zeigte sich wenig begeistert über diese Idee. Ich fuhr zurück in mein Büro und am späten Nachmittag erfuhr ich im Radio, dass der Beleuchter definitiv einem Schlag mit dem Schraubenschlüssel zum Opfer gefallen war. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Billy the Kid, 2. Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Billy the Kid, 3. und letzter Teil. Was bisher geschah? Frau Brun ist die Produzentin eines Musicals, das sich mit dem Westernheld Billy the Kid auseinandersetzt. Da der Hauptdarsteller während der Proben spurlos verschwindet, bittet sie Maloney, nach dem Rechten zu sehen. Wenig später taucht der junge Schauspieler unbeschadet wieder auf, dafür wird der Beleuchter ermordet aufgefunden. Die Tatumstände lassen keinen anderen Schluss zu, als dass der oder die Täter aus dem Mitarbeiterstab des Musicals stammen müssen. Da ich nichts Gescheiteres zu tun hatte, besuchte ich die Proben zu dem unsäglichen Musical. Die Geräuschkulisse war stimmig und die Schauspieler gereizt. Der Autor und Regisseur versuchte zu bändigen, was einigermaßen zu bändigen war. Ich will aufzeigen, dass Billy the Kid ein ganz normaler junger Mann war. Das geht nicht. Ich kann keine gewöhnlichen Menschen spielen. Billy the Kid war ein Genie, genau wie ich. Darf ich den Mann spielen, der Billy the Kid erschoss? Ich kann das sehr realistisch spielen. Ich könnte Billy ein wenig quälen, bevor ich ihn töte. 2 bis 3 Stunden soll es genügen. Ruhe jetzt! Ich möchte jetzt die Kussszene proben. Billy nimmt die Hure im Salon mit Gewalt. Von einer Hure war nie die Rede. Du hast gesagt, dass ich eine Farmerstochter spiele. Du spielst, was ich dir auf den Leib schreibe. Oder möchtest du wieder als Kellnerin arbeiten? Schreibst du mir eine Nummer, in der ich steppen kann? Das wäre toll. Das könnte mir eine Alterskarriere ermöglichen. Vermutlich eher eine Altersheimkarriere. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich brauche Ruhe und Harmonie. Und der Schatten dort unten stört mich. Weg mit ihm. Was für ein Schatten? Ihr meint mich! Sie? Verschwinden Sie! Sie stören! Ich bleibe so lange, bis der Mörder gesteht! Ein Mörder? Ich bin der Mörder, aber das weiß doch schon jeder. Nur die Polizei nicht! Dem Sheriff kann es nur recht sein, wenn ich Billy the Kid erschieße. Ich spreche vom Mörder des Beleuchters. Alte Geschichten sollten uns nicht kümmern. Wir müssen vorwärts schauen. Also gut, ich spiele die Hure. Sehr gut. Los, Billy, küss die Hure. Heute nicht. Was ist los? Sie hat Herpes auf den Lippen. Ich könnte mich anstecken. Das ist kein Herpes. Ich habe auf die Lippe gebissen. Soll ich sie küssen? Ich gehe jedes Risiko ein. Halte dich fern meiner Lippen, Hombre. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das baue ich ein. Ich könnte dazu etwas mexikanische Folklore kombinieren. Lass doch endlich die Musik weg. Ohne Musik kann ich nicht steppen. Die Musik lenkt vom Wesentlichen ab. Von mir. Ist der nicht unerträglich? Pause. In einer halben Stunde machen wir weiter. Darf ich dich in der Garderobe küssen? Du darfst. Pause verlängert. In einer Stunde geht es weiter. Ich verließ das traurige Schauspiel und traf vor dem Theater auf eine Frau, die mich traurig anschaute. Sie stellte sich als Witwe des Beleuchters vor und fragte mich, ob ich ihr etwas aus seinem Spind besorgen könnte. Ich leerte den Spind und lud die Frau zu einem Drink ein. Er hat für das Theater gelebt. Ich glaube, er war kein guter Beleuchter, aber er hat mit Leidenschaft beleuchtet. Ist doch auch etwas, oder? Hatte ihr Mann Streit gehabt? Er war kein besonders guter Mensch. Hat gelogen, wollte gern etwas Besseres sein. Er hatte Schulden, seit ich ihn kannte. Immer hatte er Schulden. Er sagte, dass einer der Schauspieler ihm Geld leihen würde. Viel Geld. Damit wollte er ein Wohnmobil kaufen, mit dem wir durch ganz Europa reisen wollten. Weshalb sollte ihm ein Schauspieler so viel Geld leihen? Mein Mann sagte, manchmal müsse man nur den Mund halten, um reich zu werden. Sprach ihr Mann gerne in Rätseln? Er machte sich gerne wichtiger, als er war. Sind Sie ein guter Witwentröster? Zuerst überführe ich den Mörder Ihres Mannes. Danach tröste ich Sie. Nicht schlecht. Ich hoffe bloß, dass Sie ein guter Detektiv sind. Sonst muss ich jahrelang auf den Trost warten. Ich versprach ihr, mich zu beeilen. Vor dem Theater wartete ich auf den Hauptdarsteller. Er verließ das Theater zusammen mit Nathalie Pichler. Mir war das egal. Ich folgte den beiden auffällig. So auffällig, dass mich sogar das Genie erkannte. Ich glaube, der Schnüffler will uns etwas beweisen. Und ob er das will? Was ist los? Ich bin müde. Ich möchte nach Hause. Hauen Sie ab, Schnüffler. Die Nacht gehört den Liebenden und den Musen. Ich bin heute Nacht seine Muse. Trotz Herpes. Sex interessiert mich nicht. Ich bin bloß nicht gern allein. Und wie steht es mit Singen? Was soll damit sein? Ich hatte nie ein Engagement in Singen. Ich war in Pforzheim und Essen, aber nie in Singen. Wollen Sie uns etwas vorsingen, Schnüffler? Nur wenn Herr Eckloff mitsingt. Was für ein Spaßvogel er doch ist. Sie möchten Herrn Herber unbedingt davon überzeugen, dass er statt eines Musicals ein Sprechtheater schreibt. Na und? Musicals sind out. Dramen sind in. Sie können nicht singen. Der Beleuchter hat das erkannt. Das ist albern. Natürlich kann er singen. Ein Genie kann alles. Ich schüttle jederzeit eine Arie aus dem Ärmel. Aber nicht aus der Kehle. Der Beleuchter wollte Geld für sein Schweigen. Und Sie benötigten Zeit, um Herber umzustimmen. Sie wollten die Rolle unbedingt. Ich habe mich erkundigt. Sie waren nicht in den USA. Sie waren bei einer Gesangslehrerin für Intensivstunden. Die Frau fuhr danach zur Kur, weil sie Erholung brauchte. Du kannst nicht singen? Das ist ein Witz. Billy the Kid war der Held meiner Kindheit. Ich muss ihn einfach spielen. Ich hätte Herder dazu gebracht, ein Sprechstück zu schreiben. Ein Stück, das mich weltberühmt gemacht hätte. Der Mord wird auch für ein paar Schlagzeilen sorgen. Der Beleuchter wollte Geld, aber ich habe kein Geld. Ich kann nicht sparen. Das Geld fließt durch meine Hände. Wie Wasser. Und ich dachte, ein Genie könne alles. Eggloff liefen ein paar Tränen über die Wangen. Es sah ganz passabel aus. An der Oscarverleihung hätte er dafür Ovationen geerntet. In jener kühlen Frühlingsnacht erntete er nur eine Ohrfeige von Nathalie Pichler. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Billy the Kid, dritter und letzter Teil.